Die fünf anderen Patienten, die ebenfalls zu der Sitzung hätten kommen sollen, waren entweder im Bett und konnten nur da liegen und weinen, oder sie waren, als handle es sich um einen akuten Notfall, ohne Terminabsprache zu ihrem behandelnden Arzt geeilt, in dessen Wartezimmer sie nun saßen und sich anschickten, ihre Klagen über die Frau, den Mann, das Kind, den Chef, die Mutter, den Vater, den Freund, die Freundin anzustimmen, über den Menschen, den sie nie wiedersehen wollten, oder den wiederzusehen sie vielleicht doch bereit waren, sofern der Arzt anwesend war und es keine Schreie oder Gewaltausbrüche oder Androhungen von Gewaltausbrüchen gab, oder den sie schrecklich vermissten, ohne den sie nicht leben konnten, den sie unbedingt zurückgewinnen mussten. Sie alle saßen da und warteten darauf, Eltern anprangern, Geschwister verleumden, Partner herabsetzen und sich selbst rechtfertigen, verurteilen oder bemitleiden zu können. Ein oder zwei Patienten, die sich noch auf etwas anderes als ihr eigenes Elend konzentrieren konnten oder sich jedenfalls bemühten und so taten, als konzentrierten sie sich, blätterten in Ausgaben von Time oder Sports Illustrated oder versuchten, das Kreuzworträtsel in der Lokalzeitung zu lösen. Alle anderen saßen in düsterem Schweigen da, innerlich angespannt, und studierten in Gedanken, in der Sprache der Pop-Psychologie oder der unflätigen Obszönität, des christlichen Leidens oder der paranoiden Pathologie, die ewigen Themen der dramatischen Literatur ein. Inzest, Verrat, Unrecht, Grausamkeit, Rache, Eifersucht, Rivalität, Verlangen, Verlust, Entehrung, Trauer. Sie war eine kleine, blasse Brünette mit der knochigen Zerbrechlichkeit eines kränkelnden Mädchens, das etwa viermal jünger war als sie. Sie hieß Sybil Van Buren. In den Augen des Schauspielers hatte sie einen 35-jährigen Körper, der sich nicht nur weigerte, stark zu sein, sondern sogar jedes Anzeichen von Stärke fürchtete. Und dennoch, trotz aller Zartheit, fragte sie ihn, als sie vom Maltherapiesaal zurück zum Hauptgebäude gingen, »Würden Sie mir beim Abendessen Gesellschaft leisten, Simon?« Erstaunlich. In ihr war irgendwie noch immer der Wunsch, sich nicht verschlingen zu lassen. Oder vielleicht wollte sie an seiner Seite bleiben, weil sie hoffte, mit ein bisschen Glück würde zwischen ihnen ein Funke überspringen, der ihre Vernichtung vollenden würde. Exler war groß genug dafür, größer als ein Wal im Vergleich zu dem kleinen Bündel Treibgut, das sie darstellte. Nicht einmal hier, wo eine bloße zur Schaustellung von Stabilität oder gar Draufgängertum ohne die Segnungen der Pharmazie wohl kaum imstande war, den aus den Tiefen aufsteigenden Mahlstrom des Schreckens zurückzuhalten, hatte er den lässigen, prahlerischen Gang des Finsterlings verloren, der ihn zu einem so originellen Othello gemacht hatte. Und ja, sofern es für Sybil noch Hoffnung gab, ganz und gar unterzugehen, so lag diese vielleicht darin, sich eng an ihn anzuschließen. Das dachte er jedenfalls anfangs. »Ich habe mich so lange von Vorsicht fesseln lassen«, sagte sie am ersten Abend beim Essen zu ihm. »Die tüchtige Hausfrau, die sich um den Garten kümmert und näht und alles reparieren kann und außerdem noch eine wunderbare Gastgeberin ist. Die stille, verlässliche, loyale Gefährtin des reichen und mächtigen Mannes, die sich mit aller Entschiedenheit aus vollem Herzen und ganz altmodisch der Aufzucht der Kinder widmet.« Die unbedeutende Existenz einer gewöhnlichen Sterblichen. Tja, ich ging einkaufen. Was könnte banaler sein? Warum sollten einen da irgendwelche Sorgen quälen? Meine Tochter spielte im Garten, unser kleiner Sohn schlief oben in seinem Kinderbett und mein reicher und mächtiger zweiter Mann sah sich im Fernsehen ein Golfturnier an. Ich kehrte wieder um und fuhr zurück nach Hause, weil ich im Supermarkt gemerkt hatte, dass ich meinen Geldbeutel vergessen hatte. Der Kleine schlief noch. Und im Wohnzimmer lief noch immer der Fernseher. Aber meine achtjährige Tochter saß auf dem Sofa und hatte keine Unterhose an. Und mein reicher und mächtiger Mann kniete auf dem Boden und hatte den Kopf zwischen ihren Beinen. Was hat er da gemacht? Was Männer eben machen. Exler sah zu, wie sie weinte, und sagte nichts. Sie haben mein Bild gesehen, fuhr sie schließlich fort. Die Sonne scheint auf das hübsche Haus, der Garten blüht. Sie kennen mich, jeder kennt mich. Ich denke über alles nur das Beste. Ich möchte es so. Und das gilt auch für alle anderen in meiner Umgebung. Er stand ganz gelassen auf und sagte, sie habe über Juckreiz geklagt und sich ständig gekratzt. Und daher habe er sich, bevor sie sich wund gekratzt habe, davon überzeugen wollen, dass alles in Ordnung sei. Und er versicherte mir, es sei alles in Ordnung. Es sei nichts zu sehen, kein Kratzer, keine Rötung oder Reizung. Es gehe ihr gut. Prima, sagte ich. Ich habe meinen Geldbeutel vergessen. Und anstatt seine Jagdflinte aus dem Keller zu holen und ihn mit Blei voll zu pumpen, nahm ich den Geldbeutel, der in der Küche lag, sagte »Bis gleich« und fuhr zum Supermarkt, als wäre das, was ich gerade gesehen hatte, ganz normal gewesen. Ich war benebelt, wie vor den Kopf geschlagen. Ich lud 2 Einkaufswagen voll. Ich hätte noch 2, 4, 6 weitere vollgeladen, wenn der Supermarktleiter nicht gesehen hätte, dass ich heulte. Er kam zu mir und fragte mich, ob alles in Ordnung sei. Er fuhr mich in seinem Wagen nach Hause. Meinen eigenen ließ ich auf dem Parkplatz stehen. Ich schaffte es nicht die Treppe hinauf. Ich musste ins Schlafzimmer getragen werden. Dort lag ich 4 Tage lang, konnte nicht essen und nicht sprechen und war gerade mal imstande, mich ins Badezimmer zu schleppen. Offiziell hatte ich Fieber und musste Bettruhe halten. Mein reicher und mächtiger Mann hätte nicht rührender um mich besorgt sein können. Meine süße kleine Allison brachte mir eine Vase mit Blumen aus dem Garten. Ich konnte sie nicht fragen. Ich brachte es nicht über mich zu sagen, »Wer hat dir die Unterhose ausgezogen? Was willst du mir sagen? Wenn es dich wirklich so schlimm gejuckt hätte, dann hättest du doch sicher gewartet, bis ich wieder zurück gewesen wäre, um es mir zu zeigen, oder?« »Aber, Liebes, wenn du keinen Juckreiz hattest, wenn es irgendetwas gibt, was du mir nicht sagen willst, weil du Angst hast...« Dabei war ich diejenige, die Angst hatte. Ich brachte es nicht über mich. Am 4. Tag war ich so weit, dass ich überzeugt war, ich hätte mir das alles nur eingebildet. Und 2 Wochen später, als Allison in der Schule war und der Kleine seinen Mittagsschlaf machte, holte ich den Wein und das Valium und einen Müllbeutel aus Plastik. Aber ich habe das Gefühl des Erstickens nicht ausgehalten. Ich bin in Panik geraten. Ich habe die Tabletten genommen und den Wein getrunken, aber dann bekam ich keine Luft mehr und habe mir den Beutel vom Kopf gerissen. Und ich weiß nicht, was ich mehr bereue, dass ich es versucht habe oder dass ich gescheitert bin. Ich will nur noch 1, ihn erschießen. Aber er ist jetzt mit Ihnen allein und ich bin hier. Er ist allein mit meiner süßen Kleinen, das kann doch nicht sein. Ich habe meine Schwester angerufen und sie gebeten, dort eine Zeit lang nach dem Rechten zu sehen, aber er wollte sie nicht im Haus schlafen lassen. Er sagte, das sei nicht nötig. Also ist sie wieder gegangen. Und was kann ich tun? Ich bin hier und Allison ist dort. Ich war wie gelähmt. Ich habe nichts von dem getan, was ich hätte tun sollen, nichts von dem, was jeder andere getan hätte. Ich hätte sofort mit Allison zum Arzt fahren sollen. Ich hätte die Polizei rufen sollen. Das war ein Verbrechen. Es gibt Gesetze gegen so etwas. Aber ich habe nichts getan. Er hat gesagt, es sei gar nichts passiert. Er sagt, ich bin hysterisch. Ich habe Wahnvorstellungen. Ich bin verrückt. Aber das bin ich nicht. Ich schwöre Ihnen, Simon, ich bin nicht verrückt. Ich habe ihn dabei gesehen. »Wie schrecklich! Ein schrecklicher Verstoß«, sagte Exler. »Ich kann verstehen, dass es Ihnen so zusetzt.« »Es ist böse. Ich brauche jemanden«, vertraute sie ihm leise an, »der diesen bösen Mann umbringt.« »Ich bin sicher, Sie könnten jemanden finden.« »Sie?« fragte Sibyl fast unhörbar. »Ich würde Sie bezahlen.« »Wenn ich ein Killer wäre, würde ich es gratis machen«, sagte er und nahm die Hand, die sie ihm entgegenstreckte. »Wenn ein unschuldiges Kind verletzt wird, ist die Wut darüber ansteckend. Aber ich bin bloß ein arbeitsloser Schauspieler. Ich würde es vermasseln, und dann müssten wir beide ins Gefängnis.« »Ach, was soll ich nur tun?« sagte sie. »Was würden Sie tun?« Kommen Sie zu Kräften. Befolgen Sie die Ratschläge der Ärzte und versuchen Sie, so schnell wie möglich zu Kräften zu kommen, damit Sie wieder zu Hause bei Ihren Kindern sein können. Sie glauben mir, nicht? Ich bin sicher, dass Sie gesehen haben, was Sie gesehen haben. Können wir zusammen zu Abend essen? Solange ich hier bin, sagte er. Vorhin bei der Maltherapie wusste ich, dass Sie mich verstehen würden. In Ihren Augen steht so viel Leid. Wenige Monate nach seiner Entlassung starb der Sohn seiner Frau an einer Überdosis. Die Ehe der arbeitslosen Tänzerin mit dem arbeitslosen Schauspieler wurde geschieden, und damit war wieder eine der Millionen Geschichten über unglücklich miteinander verbundene Männer und Frauen beendet. Eines Tages bog gegen Mittag eine schwarze Limousine in die Einfahrt ein und hielt neben der Scheune. Es war ein Mercedes mit Chauffeur, und der kleine, weißhaarige Mann, der aus dem Fond stieg, war sein Agent Jerry Oppenheim. Nach Exlers Klinikaufenthalt hatte Jerry ihn einmal die Woche aus New York angerufen, um zu hören, wie es ihm ging. Doch nun waren viele Monate vergangen, ohne dass sie miteinander gesprochen hatten. Exler hatte irgendwann beschlossen, die Anrufe seines Agenten, wie die der meisten anderen, nicht mehr entgegenzunehmen. Und so kam dieser Besuch überraschend. Er sah Jerry, der über 80 war und sich vorsichtig bewegte, über die Steinplatten zur Haustür gehen, in der einen Hand eine Schachtel, in der anderen einen Blumenstrauß. Bevor Jerry klopfen konnte, öffnete Exler die Tür. »Und wenn ich nun nicht zu Hause gewesen wäre?« sagte er und half Jerry ins Haus. »Ich hab's eben drauf ankommen lassen«, sagte Jerry lächelnd. Sein ganzes Gesicht war freundlich. Und er besaß eine große Höflichkeit, die jedoch die Zähigkeit, mit der er sich für seine Klienten einsetzte, nicht schmälerte. »Na, du scheinst ja in ganz guter Verfassung zu sein, körperlich jedenfalls. Abgesehen von diesem hoffnungslosen Gesichtsausdruck siehst du gar nicht mal schlecht aus, Simon.« »Und du wie aus dem Ei gepellt«, sagte Exler, der seit Tagen weder die Kleider gewechselt noch sich rasiert hatte. »Ich habe dir Blumen mitgebracht.« »Und für uns beide eine Lunchbox von Dean and DeLuca. Hast du schon zu Mittag gegessen?« Er hatte noch nicht einmal gefrühstückt, und so zuckte er nur die Schultern, nahm Jerry das Mitgebrachte ab und half ihm aus dem Mantel. »Du bist den ganzen Weg von New York hergefahren«, sagte er. »Ja, um zu sehen, wie es dir geht und persönlich mit dir zu reden. Ich habe Neuigkeiten für dich. Das Guthrie macht eines langen Tages Reise. Sie haben mich angerufen und nach dir gefragt.« »Warum nach mir? Ich kann nicht mehr spielen, Jerry. Und alle wissen es. Keiner weiß irgendwas. Man weiß vielleicht, dass du eine Krise durchgemacht hast, aber das schließt dich nicht aus der menschlichen Gemeinschaft aus. Sie wollen das Stück im kommenden Winter herausbringen. Es wird da verdammt kalt, aber du wärest ein wunderbarer James Tyron.« »James Tyron hat eine Menge Text. Ich kann ihn nicht sprechen. James Tyron ist eine Figur, die man sein muss, und das kann ich nicht. Auf keinen Fall kann ich James Tyron spielen. Ich kann niemanden mehr spielen.« »Gut, das in Washington ging daneben. Früher oder später passiert das praktisch jedem Mal. In keiner Kunst gibt es eine hundertprozentige Sicherheit. Man stößt aus unerfindlichen Gründen auf ein Hindernis. Doch das Hindernis ist nur zeitweilig da. Es verschwindet und man geht weiter. Es gibt keinen einzigen erstklassigen Schauspieler, der sich nicht irgendwann mal entmutigt gefühlt hätte, der nicht gedacht hätte, dass seine Karriere vorbei ist und er nie mehr aus dem dunklen Tal herausfindet. Es gibt keinen Schauspieler, der nicht irgendwann mal mitten in einem Monolog innegehalten hat und nicht mehr wusste, wo er war. Aber jedes Mal, wenn du raus auf die Bühne gehst, hast du eine neue Chance. Schauspieler können ihr Talent wiedergewinnen. Wer 40 Jahre auf der Bühne gestanden hat, verliert nicht einfach sein Können. Du weißt noch immer, wie du auftreten musst, wie du dich setzen musst. John Gielgud hat gesagt, es gab Zeiten, da hat er sich gewünscht, ein Maler oder Schriftsteller zu sein. Dann hätte er sich gegen Mitternacht die schlechte Vorstellung vom Abend noch einmal vornehmen und verbessern können. Aber das konnte er eben nicht. Er musste seine Vorstellung auf der Bühne abliefern. Gielgud hatte eine sehr schlechte Phase, in der ihm einfach nichts gelang. Olivia ebenfalls. Der hat mal eine ganz schreckliche Phase gehabt. Ein schreckliches Problem. Er konnte den anderen Schauspielern nicht in die Augen sehen. Er sagte zu ihnen, bitte seht mich nicht an, sonst verliere ich meinen Text. Und eine Zeit lang konnte er nicht allein auf der Bühne sein. Er sagte zu den anderen, lasst mich nicht allein da draußen. Ich kenne diese Geschichten, Jerry. Ich habe sie alle schon mal gehört. Sie haben nichts mit mir zu tun. Früher gab es nie mehr als 2, 3 schlechte Abende und da konnte ich das Ruder herumreißen. 2, 3 Abende lang dachte ich, ich weiß, dass ich gut bin, ich bringe es nur nicht rüber. Vielleicht hatte es das Publikum nicht gemerkt, aber ich wusste es. Es war nicht da. An solchen Abenden ist es eine Mühsal, das weiß ich. Und trotzdem kriegt man es irgendwie hin. Man kann sehr gut darin werden, damit auszukommen, womit man auskommen muss, wenn man nichts anderes mehr hat. Aber das tut hier nichts zur Sache. Nach jeder wirklich schlechten Vorstellung lag ich die ganze Nacht wach und dachte, ich habe es verloren, ich habe kein Talent, ich kann nichts mehr tun. Die Stunden gingen dahin, aber dann um 5, 6 Uhr morgens begriff ich plötzlich, wo der Fehler lag und konnte es kaum erwarten, abends zur Aufführung zu gehen und weiterzumachen. Und ich ging auf die Bühne und machte keinen Fehler. Ein wunderbares Gefühl. Es gibt Tage, da kann man den Beginn der Vorstellung gar nicht erwarten, wenn die Verbindung zwischen einem selbst und der Rolle perfekt ist und man sich freut, unbekümmert auf die Bühne zu treten. Das sind bedeutsame Tage. Und solche hatte ich jahrelang, einen nach dem anderen. Aber das ist vorbei. Wenn ich jetzt auf eine Bühne treten würde, wüsste ich nicht, was ich da eigentlich soll. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Früher habe ich mich vor der 8-Uhr-Vorstellung 3 Stunden lang im Theater vorbereitet. Um 8 war ich dann tief in meiner Rolle. Es war wie eine Trance, eine nützliche Trance. Beim Familientag war ich 2,5 Stunden vor Einlass im Theater und bereitete mich darauf vor, aufzutreten, wie man auftritt, wenn man von Furien gehetzt wird. Das fiel mir schwer, aber ich habe es getan. »Und du kannst es wieder tun«, sagte Jerry. »Du vergisst, wer du bist und was du erreicht hast. Dein Leben ist doch wohl kaum ein Nichts. Immer wieder hast du auf der Bühne überraschende Dinge getan. Im Lauf der Jahre hast du das Publikum 1000 Male fasziniert und mich ebenfalls, jedes Mal. Du hast dich so weit wie möglich vom Offensichtlichen entfernt, von dem, was jeder andere Schauspieler getan hätte. Du kanntest keine Routine. Du wolltest alles erforschen. Hinaus, hinaus, hinaus, so weit du nur konntest. Und das Publikum hat dir jede Sekunde geglaubt. Ganz gleich, wohin du es geführt hast. Natürlich, nichts ist für immer festgelegt, aber darum ist auch nichts für immer verloren. Du hast dein Talent zeitweilig verlegt. Das ist alles.« »Nein, Jerry. Es ist fort. Nichts davon kann ich je wieder tun. Man ist entweder frei oder man ist es nicht. Man ist entweder frei und dann ist es echt, dann ist es wirklich und lebendig, oder es ist nichts. Ich bin nicht mehr frei.« »Na gut, dann lass uns wenigstens was zu Mittag essen. Und stell die Blumen ins Wasser. Das Haus sieht gut aus. Du siehst gut aus. Ein bisschen zu dünn, würde ich sagen, aber sonst unverändert. Ich hoffe, du isst regelmäßig. Ich esse.« Doch als sie sich die Vase mit den Blumen zwischen ihnen an den Küchentisch setzten, um zu essen, brachte Exler keinen Bissen hinunter. Er sah sich als James Tyron auf die Bühne treten und das Publikum brach in schallendes Gelächter aus. So nackt waren seine Angst und Sorge. Die Leute lachten über ihn, weil er bloß er selbst war. »Wie verbringst du deine Tage?«, fragte Jerry. »Ich gehe spazieren, ich schlafe, ich starre Löcher in die Luft, versuche zu lesen, versuche mich wenigstens für eine Minute pro Stunde zu vergessen. Ich sehe mir die Nachrichten an, ich halte mich auf dem Laufenden.« »Und mit wem sprichst du?« »Mit dir.« »Das ist kein Leben für jemanden deines Formats.« »Es war sehr freundlich von dir, Jerry, dass du den ganzen Weg hierher gekommen bist, aber ich kann das Stück im Guthrie nicht spielen. Ich bin mit all dem fertig.« »Bist du nicht. Du hast Angst zu versagen. Aber das liegt hinter dir. Dir ist gar nicht bewusst, wie einseitig und monoman deine Sicht der Dinge geworden ist.« »Hab ich etwa die Kritiken geschrieben?« Hat dieser Monomane die Kritiken geschrieben? Habe ich etwa geschrieben, was sie über meinen Macbeth geschrieben haben? Ich war lächerlich, das konnte man in den Zeitungen lesen. Ich dachte immer nur, diese Zeile habe ich geschafft, Gott sei Dank, diese Zeile habe ich geschafft. Und ich versuchte mir einzureden, das war nicht so schlecht wie gestern Abend, während es in Wirklichkeit noch schlechter gewesen war. All das Posieren und Schreien, alles, was ich tat, war falsch und alles, was ich sagte, war Krächzen. Ich hörte diesen schrecklichen Ton in meiner Stimme, doch konnte ich nicht aufhören, alles falsch zu machen. Grässlich. Grässlich. Ich habe keine einzige gute Vorstellung gegeben, nicht eine einzige. Gut, den Macbeth hast du nicht zu deiner Zufriedenheit hingekriegt. Da bist du nicht der Erste. Für einen Schauspieler ist es furchtbar, mit ihm zu leben. Ich behaupte, es gibt keinen, der das ohne innere Blessuren übersteht. Macbeth ist ein Mörder, ein Killer. In diesem Stück ist alles vergrößert. Ehrlich gesagt habe ich all das Böse nie verstanden. Aber vergiss Macbeth, vergiss diese Kritiken, sagte Jerry. Es ist an der Zeit, dass du wieder in Bewegung kommst. Du solltest nach New York fahren und mit Vincent Daniels in seinem Studio arbeiten. Du wärst nicht der Erste, dem er das Selbstvertrauen zurückgibt. Du hast doch all diese schweren Rollen gespielt, Shakespeare, die Klassiker. Einem Mann deiner Biografie kann das gar nicht passieren. Es ist nichts weiter als ein zeitweiliger Verlust des Selbstvertrauens. Es ist keine Frage des Selbstvertrauens, widersprach Exler. Ich hatte schon immer den dumpfen Verdacht, dass ich überhaupt kein Talent besitze. Das ist doch Unsinn. Aus dir spricht die Depression. Das bist nicht du selbst. Das hört man Schauspieler oft sagen, wenn sie so deprimiert sind wie du. Ich habe gar kein wirkliches Talent. Ich kann meinen Text auswendig lernen, aber das ist auch schon alles. Ich kann es dir herunterbeten. Nein, hör mir zu. Wenn ich ganz ehrlich mit mir war, dachte ich, okay, ich habe ein winziges bisschen Talent. Ich kann jedenfalls jemanden imitieren, der Talent hat. Aber das war alles bloß eine Laune des Schicksals, Jerry. Es war eine Laune des Schicksals, dass mir ein Talent gegeben wurde. Und ebenso ist es eine Laune des Schicksals, dass es mir wieder genommen wurde. Das ganze Leben ist von Anfang bis Ende eine einzige Laune des Schicksals. Ach, erzähl mir doch nichts, Simon. Du hast noch immer die Bühnenpräsenz eines großen Schauspielers. Herrgott, du bist ein Titan! Nein, das Problem ist die Künstlichkeit. Eine so große und alles derart durchdringende Künstlichkeit, dass ich nichts anderes tun kann, als auf der Bühne zu stehen und dem Publikum zu sagen, ich bin ein Lügner. Und nicht mal das kann ich gut. Ich bin ein Betrüger. Noch mehr Unsinn. Denk doch mal nur einen Augenblick an all die schlechten Schauspieler. Davon gibt es jede Menge. Und irgendwie kommen sie über die Runden. Wenn du mir also erzählen willst, sagte Jerry, dass Simon Exler mit seinem Talent nicht über die Runden kommt, ist das absurd. Ich habe dich früher erlebt in Zeiten, als du nicht besonders glücklich warst, in Zeiten, als du irgendwelche anderen seelischen Schmerzen ertragen musstest. Aber wenn man dir eine Rolle vorgelegt hat und dich diese Sache hat tun lassen, die du so wunderbar kannst, wenn man dich ein anderer Mensch hat werden lassen, dann war das für dich immer befreiend. Das hat es also gegeben. Und es kann jederzeit wieder geschehen. Die Liebe zu dem, was du gut kannst, sie kann wiederkehren. Und sie wird wiederkehren. Vincent Daniels ist bei Problemen wie deinem ein Genie. Er ist ein harter, ausgefuchster Lehrer mit viel Intuition, hochintelligent und selbst sowas wie ein Raufbold. Ich kenne seinen Namen, sagte Exler, aber ich habe ihn nie kennengelernt. Ich hatte nie Grund, ihn kennenzulernen. Er ist unorthodox. Er wird dich durchschütteln und deinen Ehrgeiz wecken. Er wird dir wieder Biss geben. Wenn es sein muss, fängt er nochmal von Anfang an. Wenn es sein muss, bringt er dich dazu, alles aufzugeben, was du je hattest. Es wird ein harter Kampf sein, aber am Ende wird er dich da haben, wo du sein sollst. Ich bin in seinem Studio gewesen und habe ihm bei der Arbeit zugesehen. Er sagt, »Spiel nur einen einzigen Augenblick.« Uns geht es hier nur um den einen Augenblick. Spiel ihn, spiel, was immer in diesem Augenblick steckt, und dann geh weiter zum nächsten Augenblick. Es ist egal, wohin du gehst. Mach dir darüber keine Gedanken. Spiel es Augenblick für Augenblick. Deine Aufgabe ist es, in diesem Augenblick zu sein, ohne einen Gedanken an den ganzen Rest und ohne eine Ahnung, wohin du als nächstes gehen wirst. denn wenn du diesen einen Augenblick zum Leben erwecken kannst, kannst du überall hingehen. Ich weiß, es klingt sehr einfach, und gerade darum ist es so schwer. Es ist so einfach, dass jeder es übersieht. Ich glaube, Vincent Daniels ist genau der richtige Mann für dich. Ich bin sicher, in deiner Lage kann er etwas für dich tun. Hier ist seine Karte. Ich bin extra hergekommen, um sie dir zu geben. Jerry reichte ihm eine Visitenkarte und darum nahm er sie, sagte aber zugleich, kann ich nicht. Und was wirst du stattdessen tun? Was ist mit den Rollen, für die du jetzt reif genug bist? Wenn ich an all die Figuren denke, für die du geschaffen bist, bricht es mir das Herz. Wenn du die Rolle des James Tyrone annehmen würdest, könntest du mit Vincent arbeiten und sie mit seiner Hilfe bearbeiten. Das ist sein tägliches Brot. Ich weiß gar nicht, wie oft ich bei einer Tony- oder Oscar-Verleihung den Gewinner habe sagen hören, ich möchte mich bei Vincent Daniels bedanken. Er ist der Beste. Exler schüttelte nur den Kopf. »Ich weiß«, sagte Jerry, »jeder kennt das Gefühl, ich schaffe das nicht. Jeder kennt die Angst, als unecht bloßgestellt zu werden. Das ist die Angst aller Schauspieler. Sie haben mich durchschaut. Ich bin durchschaut.« »Machen wir uns nichts vor. Es gibt eine Panik, die mit dem Alter kommt. Ich bin ein ganzes Stück älter als du, und ich schlage mich seit Jahren damit herum. Zum einen wird man langsamer.« Bei allem. Selbst beim Lesen wird man langsamer. Wenn ich heute zu schnell lese, entgeht mir zu viel. Ich spreche langsamer. Mein Gedächtnis speichert langsamer. Das alles passiert nach und nach. Und in diesem Prozess fängt man an, sich zu misstrauen. Man ist nicht mehr so schnell wie früher. Das gilt besonders für Schauspieler. Als junger Schauspieler hast du eine Rolle nach der anderen gelernt und nie auch nur einen Gedanken daran verschwendet. Es war ganz leicht. Aber auf einmal ist es nicht mehr leicht. Und nichts geht mehr schnell. Für Bühnenschauspieler, die auf die 60 oder 70 zugehen, ist das Auswendiglernen ein großes Problem. Früher hast du eine ganze Rolle an einem Tag gelernt. Jetzt kannst du froh sein, wenn du pro Tag eine Seite schaffst. Und so beschleicht dich die Angst. Du fühlst dich schwach und verletzlich. Du hast das Gefühl, nicht mehr diese ungezügelte Vitalität zu besitzen, die du früher hattest. Das macht dir Angst. Mit dem Ergebnis, dass du, wie du sagst, nicht mehr frei bist. Nichts geschieht. Und das ist schrecklich.